Folge 14 von 24. Und da rollen wir wieder im Wüstenexpress. Nun aber wirklich, der Rest der Reise verlief friedlich. Bulgarien, Bulgarien, wir brettern durch Bulgarien. Hier gibt's 10 UNESCO-Weltkulturerbestätten. Die Balkanplatte gehört leider noch nicht dazu. Der Zug ratterte und ratterte und ratterte. Und bis auf die Tatsache, dass bald die letzte Flasche Eierlikör geleert war, gab es für die Reisenden keine unangenehmen Überraschungen mehr. Jedenfalls bis zum Zwischenstopp in Griechenland. 2 Tage Aufenthalt waren fest eingeplant. Der Zug brauchte eine Pause. Das heißt, der Getränke- und Speisevorrat musste aufgefüllt werden, ein Teil des Personals ging von Bord und wurde von frischen neuen Kräften ersetzt. Dazu unterzog man den ganzen Zug der üblichen Grundwartung. In der Zeit bot sich den Reisenden die Chance, sich einmal durch die Wiege unserer Kultur schaukeln zu lassen. Auf dem Rücken von Eseln wackelte man von der Akropolis zum großen Amphitheater, dem Odeon des Herodes Atticus. Weiter zum Panathinaiko-Stadion, begoss alles am Ende mit Metaxa-Soße und dazu gab's Uso aufs Haus, klar. Abends machte die Gruppe einen romantischen Spaziergang im Sonnenuntergang den Lykabettos hoch, um den wunderschönen Ausblick über die Stadt zu genießen. Nur diese scheußlichen Mücken, die nerven wirklich. Oh, ja, da haben Sie recht, Mr. Fokus, aber auch die Grillen. Wer grillt? Nun, ich muss sagen, heute hätte ich nichts gegen ein Nürnberger Rostbratwürstchen. Oh, oder einen Grillkäse. Das sind Zikaden. Ja, die grillen ein. Ja, Herr Eigen, es ist entsetzlich. Ich habe die letzte Nacht so schlecht geschlafen, das Bett war eine einzige Katastrophe. Hier mag zwar die Wiege der Kultur stehen, aber von ordentlichen Betten verstehen die gar nichts. Sie sehen das alles viel zu negativ, Frau Gräfin. Dann verraten Sie mal, Herr Eigen, was ich hier positiv sehen könnte. Na ja, die Aussicht zum Beispiel. Ja, von hier aus können wir das ganze Attische Becken übersehen. Und dort ist die Akropolis. Hm. Da das Panathenische Stadion. Mhm. Und der Zeus-Tempel. Ach, göttlich. Erbärmlich. Im Fernsehen wirkt das viel schöner. Ach, das können Sie doch gar nicht vergleichen, Frau Gräfin. Kann ich wohl. Ich hab HD. Und ich hab's in Slow Motion gesehen. Ja, so langsam wie Sie hier den Berg hochklettern, Slow, geht Motion doch gar nicht. Oh, Sie sind eine einzige wandelnde Beleidigung. Optisch wie inhaltlich. Und was hat sie denn? Knick in der Optik. Und eine starke Meinung. Schauen Sie sich doch bitte mal um. Das ist Ästhetik. Geist. Verstand und... Friedfertigkeit. Friedfertigkeit? Der Felsblock hätte euch gerade beinahe unter sich begraben. Das war knapp. Doch, noch viel schlimmer. Er galt mir. Woher wollen Sie denn das wissen, dass er ausgerechnet Ihnen galt? Ich stand doch gleich neben Ihnen. Wer sollte denn einen Grund haben, Sie umzubringen? Sie kennt doch keiner. Und selbst mir, der Sie mir in einem Fort auf die Nerven gehen, sind Sie eigentlich herzlich egal. Also ich sehe da keinen Grund. Über was haben Sie sich denn eben so angeregt mit Herrn Eigen und Mr. Fokus unterhalten? Ach, ich wüsste nicht, was Sie da... Mich geht das gar nichts an. Aber es könnte vielleicht ein Grund gewesen sein, Sie mit Steinen zu beschmeißen. Ach so, ja, nein. Wir haben gar nichts Wichtiges besprochen. Wir haben uns einfach nur so unterhalten. Über Zikaden. Und Mücken. Und dass wir Appetit haben. Auf Grillen. Und die angeblich so tolle Aussicht hier. Und dann hat es uns beinahe erwischt. Alter Grieche. Ja, ich kann es selbst noch kaum fassen. Nein, der Attentäter. Was? Offensichtlich ein alter Grieche, ohne Höhenangst. Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Sonst würde er sich kaum so gut hier auskennen und hätte nicht von da oben so einfach verschwinden können, ohne dass wir ihn gesehen hätten. Da könnte was dran sein. Tja, Sie haben Pech, Frau Gräfin. Ich würde ja eher sagen, Glück, so knapp wie ich diesem heimtückischen Anschlag entkommen bin. Wenn das Attentat tatsächlich Ihnen galt, dann haben Sie Pech. Denn es wird nicht der letzte Versuch gewesen sein. Oh, da Sie haben recht. Lassen Sie uns lieber schnell von hier verschwinden. Und wohin? Zurück ins Hotel. Ich befürchte, der Weg ist uns abgeschnitten. Wieso? Wenn mich nicht alles täuscht, kommt da eine Mumie den Pfad zu uns rauf. Was? Wegen der Mumien wollte ich nach Ägypten. Was will die denn schon hier? Na, da können Sie sie gleich selber fragen. Ich würde sagen, sie ist einfach sehr entgegenkommend. Nun, vielleicht ist das nur ein Spaß, um uns Touristen zu unterhalten. Ein Studenten-Ulk. Immerhin kommt sie mit ausgebreiteten Armen auf uns zu. Das ist doch eigentlich eine freundliche Geste, oder? Sie glauben, das ist Wiedersehensfreude? Sie kennen sich? Nein. Dann würde ich ihr nicht darauf tippen. Er hat sie die Arme schon erhoben, um ihr nächstes Opfer zu öffnen. Oh! Ja, aber warum sind Sie denn nicht weggerannt? Sie stehen da wie angewurzelt. Ich bin von Adel, ich renne nicht. aufgetürmt mobilem Klopapier davonkommen. Ich ersticke! Na gut, dann spring du der Mumie auf den Rücken, Strahm, du ziehst dir gleichzeitig von hinten an den Bein. Helfen? Der anderen Mumie. Na gut, was auf selber rauskommt. Und was machst du? Nein, schau zu, was passiert. Einer muss das ja tun. Das hättest du wohl gerne. Alle drei auf einmal auf die Mumie. Und zwar Dali, sonst wird's eng für Durchlaucht. Und genauso geschah es. Friedrichsberg, Straten und Dahl warfen sich blindlings auf diese ominöse, in Leinentüchern gewickelte Gestalt und versuchten den Würgegriff der Mumie um den Hals der Gräfin zu lösen. Bald hatten sie die erstaunlich leichte Gestalt von der Gräfin gelöst und hielten das Leinenbündel fest. Jetzt holen wir ihn! Doch dann. Was ist das denn? Aus der Mumie befürchtet. Eine seltsame Nebelwolke ging plötzlich von der Mumie aus, die die Sichtweite im Umkreis umgehend einschränkte. Und gleichzeitig machte sich ein entsetzlicher Hustenreiz breit. Alles hustete und sah nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Und ich kriege wieder keine Luft. Die kriege ich auch nicht. Ja, aber langsam geht's wieder, oder? Puh. Oh, mir geht's so. Mir brennen noch die Augen. Ich muss noch husten. Also, bei mir ist wieder alles in Ordnung, aber... Aber was? Wo ist die Mumie? Weg! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ich auch nicht. Doch, da hinten. Da ist sie! Da geht es zum Parkplatz. Die Mumie hat eine Fahrerlaubnis. In Oerkenschwieg saß sie doch noch ganz brav auf dem Beifahrersitz. Der Pirat hatte aber wenigstens noch ein Auge. Der Mumie hingegen ist eben die Binde über die Augen gerutscht. Also, nichts hinterher, bevor die noch jemanden überfährt. So rannten Friedrichsberg, Straten und Dahl Richtung Parkplatz, um die killende Mumie zu stoppen. Ja! Nein! Ich bitte Sie, meine Herren, nehmen Sie mich auch mit! Was? Herr Lancelot, wo kommen Sie denn auf einmal her? Bin Ihnen nachgegangen, konnte aber nicht so schnell bergauf. Wenn Sie mich unterhaken, geht es jetzt bergab, aber flotter. So, dann nehmen wir alle mal die Füße in die Hand. Nee, also immer müssen wir rennen und die Füße in die Hand nehmen. Ich hab's doch nicht so mit Bewegung. Und die Füße liegen am liebsten hoch. Bald hatten sie den Parkplatz erreicht, nur weit und breit keine Spur von der Mumie. Doch dann... Vorsicht! Was? Der Geländewagen da! Oh. Was ist mit dem? Der hat gerade beim Auspacken drei Autos gerammt. Oh Gott, hier wird eben etwas rustikaler gefahren. Oder da fährt jemand, der nichts sieht. Der alte Grieche, der Steine wirft? Nein! Die Mumie! Ich stelle mich dem Fahrzeug in den Weg! Nein, Sir, lassen Sie das lieber! So verschmiert, wie dessen Scheibe ist, kann auch ohne Augenbinde nichts sehen. Ich hatte noch niemand übersehen! Sofort anhalten! Oh Gott! Ui. Dann war das jetzt das erste Mal. Nein, der Sir! Hey, halt! Der hält tatsächlich an, Straten. Ui, der kann rückwärts genauso schnell. Vorsicht, nicht! Calimera, Sie haben mich gerufen. Das ist doch nochmal drüber. Drüber was? Über den Sir drüber. Hä? Was ist sie denn? Sie haben den älteren Herrn überfahren. Oh, ich sehe nichts, es ist zu dunkel. Tschüss. Ob das der Sir diesmal so leicht wegsteckt? Das sieht jedenfalls sehr platt aus. Wir müssen sofort die Polizei verständigen. Ja, aber bitte erst vom Hotel. Also meine Füße qualmen und ich habe von dem ganzen Gerennen einen Riesenkohl. Dann hast du hoffentlich dein Gyros-Konto nicht überzogen. Ich dachte, das ist hier so Uso. Dahl, ich bin dein Vater. Weiter geht's mit Folge 15. Und hier noch ein Tipp für Serienfans. Märchen und Verbrechen, Staffel 3. Die Brüder Grimm ermitteln in Hessen wieder waschechte, spannende Kriminalfälle, die später zu den bekannten Märchen und zu Hörspielsuchtstoff werden. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie in Ihrer Funktion als Aufklärer über die Bruderschaft des Goldenen Schlüssels ermitteln. Das ist richtig, aber... In Ihrem eigenen Interesse. Geben Sie diese Ermittlungen umgehend auf. Wieso sollten wir? Sie haben sich hier mit sehr einflussreichen Männern angelegt. Das war leider keine leere Drohung, wie die Entführung von Wilhelm und Ferdinand bezeugt. Und noch schlimmer... Im Übrigen kann ich Ihnen mitteilen, dass Ihre beiden Brüder wohlauf sind. Ich schlage Ihnen deshalb ein kleines Geschäft vor. Ich garantiere das Leben Ihrer Lieben gegen den einfachen Gefallen, dass sie dem Leben ihres Freundes Eugène François Vidocq ein Ende bereiten. Sollte dies nicht geschehen, sehe ich mich gezwungen, diesen Ungehorsam mit dem Leben ihrer Brüder zu vergelten. Endlich geht es weiter. Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakten 11 bis 15. Alle Folgen der dritten Staffel ab sofort exklusiv in der ARD-Audiothek.